herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Rios Wochensicht. Diesmal die Woche 13, 2014. Ja. Also ich bemühe mich, oder es dürfte eigentlich schon kein Problem sein, ja, hier keine Aprilscherze hier aufzunehmen. Ja, wie gesagt, ist jetzt zwar, wenn ihr den Podcast hört, ist es ja schon 1. April, ja, oder danach. Und bloß recherchiert ist es jetzt am 31. Ich hoffe, dass die Redaktionen so lieb waren, ja, hier nicht Aprilscherze anzubauen. Ich mag keinen Aprilscherz, wirklich nicht, ja. Und nächste Woche wird es dann wahrscheinlich eher passieren können, ja, dass vielleicht ich selbst Opfer eines Aprilscherzes war. Ja, genau. Aber wohl kein Aprilscherz, das kann man wohl sagen, ja, ist der Kauf von Oculus Rift von Facebook. Tatsächlich hat Facebook Oculus Rift das Produkt gekauft, im Prinzip die Firma gekauft. Und warum ist es so eine große Sache? Naja, erstmal ist es so, man fragt sich natürlich, was zum Henker will Facebook mit einer Virtual Reality Brille? Also wer das noch nicht, wer noch nicht weiß, was es ist, Oculus Rift ist eigentlich eine 3D-Brille, eine Virtual Reality Brille, die auf Spiele ausgelegt ist. Ja. Beeindruckende Spiele wurden auf der Gamescom letztes Jahr gezeigt. Gamescom 2013, und da konnte man sich davon überzeugen, dass doch einiges Potenzial da hinten dran steht. Und des Weiteren ist Oculus Rift ein Kickstarter-Projekt, wo sich also Leute aus der Community, die eben an sowas interessiert waren, aufgerafft haben und da mit Geld geholfen haben, so damit die Entwicklung von dem Oculus Rift bzw. Oculus VR dann eben auch möglich war. Ja. Und jetzt kommt Mark Zuckerberg, ja, und kauft das Ganze für sage und schreibe 2 Milliarden Dollar. Also da ist ja wirklich auf Einkaufstour. Zuerst WhatsApp für zig Milliarden Dollar. Und jetzt eben nochmal für 2 Milliarden das Oculus VR. Boah, also ich meine, für die Leute, ja, die da natürlich jetzt Geld hinterlegt haben, ist das natürlich ein herber Schlag. Ja, unter Umständen, wenn sie nicht Facebook eben nicht mögen. Aber wie gesagt, auf der anderen Seite bleibt natürlich die Frage, was will Facebook mit dem Ganzen? Und da gibt's eben auch schon wilde Spekulationen, was denn das Ganze zu bedeuten hat. Und also man kann sich eigentlich gar keinen richtiger Reim drauf machen, was will jetzt hier der Zuckerberg damit. Man geht davon aus, dass er das irgendwie in Facebook integrieren will. Aber davon geht man einfach mal aus. Es kann ja auch sein, dass sich da Facebook eben beteiligt an einem anderen Projekt. Ja, das heißt, dass eben vielleicht hier im Gaming-Bereich hier Facebook Fuß fassen möchte. Ja. Und hier diese Brille, so wie sie gedacht ist, weiterentwickelt, um eben da zu spielen und natürlich, klar, die Spiele dann Facebook-mäßig zu integrieren, ist ja logisch. Ja. Wer das jetzt noch nicht gesehen hat, das Teil, also ein Google Glass-Konkurrent ist das nicht, das ist was vollkommen anderes, das ist vollkommen anderes. Also hier wird alles abgeschottet, man hat zwei Bildschirme in der Brille und man ist von der Außenwelt auch sichtmäßig abgeschirmt und sieht dann eben nur noch dieses Spiel oder dieses Bild, was da projiziert wird. Und da kann man dann echte 3D-Darstellungen machen, so wie sie das menschliche Gehirn dann auch normalerweise verarbeiten kann. Und ja, damit ist natürlich ein räumlicher Eindruck möglich. Zusätzlich sind da natürlich auch Sensoren dran. Das heißt, wenn man den Kopf bewegt, dann guckt man auch in die entsprechende Richtung in dieser 3D-Welt, die eben geschaffen wird. Und ihr merkt schon, da bleiben dann eben hauptsächlich Spieleanwendungen als mögliche sinnvolle Nutzungsszenarien, ja. Und auch da ist es dann so, dass eben natürlich Spiele speziell dafür gemacht werden müssen. Ja. Gut, also die große Spekulation ist natürlich jetzt im vollen Gange. Also ein 3D Virtual Reality Facebook, ich weiß ja nicht, ja, vielleicht wird es ja so wie bei der South Park Folge. Ich hätte auch diese Woche mal eine South Park Folge verlinken können, wo genau das ansteht, aber ich glaube, ich hatte die schon mal verlinkt gehabt. Ihr könnt ja mal gucken bei southpark.de. Du hast null Freunde, heißt die Folge. Und da hat vielleicht South Park, ja, wer weiß schon vorhergesehen, dass es eine 3D-Facebook-artige Sache geben wird. Ja. Mischung zwischen Tron und Facebook, ganz lustig gemacht. Auf jeden Fall, nicht begeistert sind eben, wie gesagt, schon die Geldgeber, die meisten jedenfalls nicht. Da gibt's harte Reaktionen. Ja, ich habe heute sogar gelesen, dass es sogar Morddrohungen gegeben hat gegen den Oculus Rift Entwickler und gegen das Team, weil eben die Community da maßlos enttäuscht ist. Das ist natürlich absolut nicht akzeptabel. Ja, das ist beschämend, sowas zu tun. Aber auf jeden Fall besteht natürlich berechtigt die sachliche Kritik an dem Ganzen, dass man eben als Kickstarter oder als Kickstart-User eben dieses Projekt finanziert hat, in dem Glauben, etwas Gutes zu unterstützen, fernab von dem ganzen Kommerzgedöns, ja, dass eine Firma mit einer guten Idee oder eigentlich, was heißt eine Idee, mit einem Konzept, ja, die Idee, die gab es schon seit Jahrzehnten, ja, nur ja, gab es da immer noch keine richtige Umsetzung, keine Firma, die sich wirklich da richtig hinten dran gesetzt hat, weil es eigentlich klar war, dass sowas ein Nischenprodukt ist, ja. Selbst in den Gamer-Zeiten konnte sogar Nintendo den Virtual Boy nicht marktfähig machen. Vielleicht sieht das jetzt ja anders aus. Aber dennoch haben eben die Leute, die wollten zwar so eine 3D-Brille, aber es gab nichts Kommerzielles und dann war natürlich die Idee naheliegend, hier so eine kleine Firma zu unterstützen. So, und jetzt hat man eben sein Geld da investiert. Die Privatleute, die haben das investiert über Kickstarter und nun stellen sie eben fest, dass Facebook das einfach gekauft hat. Und da kriegt man schon mal richtig Wut, wenn man eben zum Beispiel Facebook überhaupt nicht mag oder überhaupt große Konzerne nicht mag. Vor allem, wenn man dann die Summe hört, 2 Milliarden, das ist schon ziemlich hart und entsprechend extrem sind dann eben auch die Reaktionen ausgefallen. Übrigens auch von Entwicklern. Der Entwickler von Minecraft beispielsweise. Der hat auch dort recht viel Geld investiert und sollte auch auf diese Virtual Reality Plattform Oculus Rift eben draufkommen. Und ja, er ist stinkesauer, ja, und sagt, er hat quasi das Geld jetzt verpulvert und dass er auf keinen Fall Interesse daran hat, Minecraft auf die Oculus Rift weiterzubringen nach dem Kauf von Facebook, weil er eben da grundsätzlich ein Problem damit hat. Ja. Und wie gesagt, man kann es absolut verstehen, dass er da etwas sauer ist und er sagt auch, nein, ich möchte nicht mit sozialen Medien arbeiten, ich möchte mit Spielen arbeiten, ja. Und dass eben da Facebook das nimmt, das ist für ihn eben nicht akzeptabel. So, und da hat er auch noch ein paar Tweets losgelassen. Ich habe noch den Artikel verlinkt. Ein paar harsche Tweets auch, eben, dass er sein Geld quasi jetzt in den Wind geschossen hat. Und er fühlt sich auch betrogen. Das ist ganz klar. Und ich denke, da ist er nicht alleine. Viele Kickstarter-Unterstützer fühlen sich da betrogen durch das Ganze. Wobei, es ist natürlich auf der anderen Seite die Frage, ist es wirklich ein Betrug? Ich meine, eine Firma ist eine Firma und eine Firma kann gekauft werden, kann verkauft werden, kann auch pleite gehen, ja. Trotz allem Geld, was man spendet, wenn das nichts wird, dann geht die Firma um und fertig, ja. Also, wie man das dreht und wendet, es kommt immer wieder darauf zurück, dass eben, oder man kommt immer wieder darauf zurück, dass es eben eine normale Firma ist, auch wenn es eine kleine Firma ist. Aber dennoch, es ist verständlich, dass die Leute sauer sind und ich denke, hier müsste eine Regelung gefunden werden. Bestimmt werden da auch Klagen den USA folgen und ich kann mir nur eine gerechte Lösung vorstellen, dass die Leute, die möchten, das Geld zurückerhalten, was sie über das Kickstarter-Projekt bezahlt haben. Das kann Facebook durchaus verkraften. Ich weiß nicht mehr genau, wie viel es war hier, aber also für Facebook sind das Peanuts, was die dann den Leuten zurückzahlen müssten. Ja. Und ich glaube, das ist die einzige faire Lösung, wer also das Geld dann zurückhaben will, dass der sich dann eben dorthin wendet, an entsprechend zum Beispiel an Facebook oder eben noch an Oculus Rift und eben das Geld zurückfordert und das sollte man dann auch kriegen. Ob das so sein wird, das ist natürlich die Frage und ich denke, das wird früher oder später über die Gerichte gehen, wenn Facebook nicht sagt, nee, wir wollen keine negative Publicity, man macht das einfach so. Ja. Schauen wir mal, ich bleib mal dran hier bei dem Thema, was da passiert. Und ja, also es ist schon ziemlich frustrierend. Frustrierend, das ist auch momentan meiner Meinung nach, was bei Mozilla abgeht. Ja. Folgendes ist passiert, Mozilla bekommt einen neuen CEO und vorgeschlagen, eingesetzt wurde er ganz normal, wie das üblich ist, ja, so wie es normalerweise gemacht wird. Und Brandon Eich, ja, Eich geschrieben übrigens, ja, der ist jetzt nun also CEO von Mozilla und er bekommt gerade sehr starke Schwierigkeiten. Es sind Vorstandsmitglieder, wenn ich das richtig hier übersetze, zurückgetreten. Ja, zwei Stück von einem Board, Mozilla Board zurückgetreten. Und zwar war das, ist ja egal, ist im Text mit drin. Auf jeden Fall zwei Stück sind zurückgetreten. Der Vorwurf ist eben, dass sich Brandon Eich offenbar mal mit einer 1.000 Dollar Spende bei diesem ja, ich weiß nicht, wie man das nennt, Gesetzesentwurf oder Gesetzesvorschlag engagiert hat, dass die lesbische beziehungsweise homosexuelle Beziehung Heirat verbieten soll. Ja, in den USA, da gab es ja dieses Hin und Her, und zwar, in Kalifornien war das. Ja. Ihr merkt schon, so viele, ich glaube, und wahrscheinlich, und das habt ihr wahrscheinlich bei mir noch nie gehört, aber das kommt daher, weil es ein sehr komplexes Thema ist, ja, in den USA vor allem, und das wird momentan von 5% der Bevölkerung dermaßen aufgebauscht, dass es schon also ein großer politischer Faktor momentan ist, abgekürzt LGBT, ja. Und das ist schon eine schwierige Sache. Und das merkt eben jetzt auch Brandon Eich, Mitarbeiterin von Mozilla hat sich auch offen auf Google dazu geäußert und sagt, oder sie verlangt, dass der CEO Brandon Eich zurücktritt von Mozilla. Und ja, also Was die Community an sich sagt, weiß ich nicht. Wie gesagt, es ist, weil es ist eben schwierig. Man hört immer nur eine Seite. Die andere Seite traut sich gar nicht mehr, was zu sagen. Ja, auch in meiner Meinung nach ein Problem. Ja, aber ich sag mal so: Wieso sollte der zurücktreten wegen seiner Überzeugung? Ja, das verstehe ich nicht. Das ist nicht verboten. Wenn er das Gesetz damals unterstützt hat, dann ist es nicht schön, ja. Jedenfalls für die Ansicht von offenbar den meisten Menschen ist es nicht schön, was er getan hat. Ja, finde es auch, muss man nicht unbedingt sagen. Also ich habe nichts gegen die Homo-Ehe, auf keinen Fall. Ja, aber ihr seht schon, der Drang zu sagen, ja, ich habe nichts gegen die Homo-Ehe, der ist schon da, weil ansonsten wird man nämlich hier gleich virtuell gesteinigt. Ja. Ist vielleicht bei uns noch nicht ganz so schlimm wie in den USA. Aber diese Hexenjagd geht mir eigentlich gewaltig auf den Sack. Ich bin Atheist zum Beispiel aus dem Grund, weil mir die Kirche auf den Sack geht mit ihren Regeln und Bestimmungen und Schuldzuweisungen und fühlt euch schuldig und so weiter. Ja? So ein Humbug. Und ich bin aber auch hier jetzt deswegen, sag ich mal, keiner, der dann sich zu einer anderen Organisation oder Bewegung meldet, die genau das tut, bloß auf der anderen Seite. Ja, ich lasse mir auch nicht von den 5% Homosexuellen vorschreiben, wie ich zu denken habe. Ja, ich denke immer noch so, wie ich das für richtig halte. Und auch wenn ich es für richtig halte, jetzt muss ich schon wieder sagen, ja, dass jeder sexuell das machen kann, was er will, muss das auch nicht unbedingt in der Öffentlichkeit dermaßen breit getreten werden. Ja, was weiß ich gehe ja auch nicht auf die Straße, beziehungsweise schreibe überall und nutze jede Möglichkeit zu sagen, dass ich es unmöglich finde, wenn sich Frauen weigern, Oralsex zu haben. Ja, das ist doch nicht mehr zeitgemäß. Ja, was soll denn das, ne? Ja, also jede Frau hat gefälligst Oralsex von Männern zu akzeptieren, das ist ja wohl klar. Und natürlich auch von Frauen, ne? Das ist wohl logisch. Und wer sie möchte es nicht mehr. Ja, ihr seht schon, das ist total skurril, das ist unsinnig, das wäre Blödsinn. Ja? Und ich sehe das genauso auf der anderen Seite. Was ich aber total blödsinnig finde, ist, dass ein CEO von einem Technikunternehmen von Mozilla eben, dass der deswegen zurücktreten soll, weil er seine persönliche Meinung mit einer Spende für eine Aktion, für eine legale Aktion, ja, eine Gesetzesinitiative gespendet hat, $1.000. Ja. Das finde ich einfach nicht möglich. Also das ist einfach unmöglich. Ich würde den sogar im Vorstand lassen oder würde nicht seinen Rücktritt fordern, selbst wenn er 1.000 Euro an Apple-Geräten gekauft hätte. Ja. Was hat er? Ja, warte mal. Es müssen sich die Apple-Hasser damit abfinden. Ja. Oder müssen sich eben auch die Leute abfinden, die eben Menschen hassen, die eine andere Überzeugung haben. Ja. Müssen sie eben auch mal das akzeptieren, finde ich. Und ich kann es nicht ganz nachvollziehen, was hier abgeht. Nur eins ist sicher: Wenn durch den Druck von Mozilla, von der Belegschaft oder von den restlichen Mitgliedern, wenn aus diesem Grund Brandon Eich zurücktreten sollte, dann werde ich alle Mozilla-Produkte von meinem Rechner umgehend verbannen, denn ich unterstütze im Gegensatz auch keine Organisation, deren Mitarbeiter oder Vorstandsmitglieder hier das Andersdenken abstrafen. Das geht schon mal gar nicht. Ja? Und das mache ich ganz, ganz deutlich, das habe ich auch getwittert, falls Brandon Eich hier zurücktreten sollte aus diesem Grund, dann ist Mozilla für mich gestorben und ich kann deren Produkte nicht mehr nehmen, weil eine Meinungszensur in der Form unterstütze ich keineswegs. Ja, und das hat auch gar nichts mehr, wie gesagt, mit der Technik zu tun, mit dem eigentlichen Geschäft. Ja, wenn das jetzt, was das ist, eine Ach, ich weiß nicht, irgendwas wäre, wo im öffentlichen Dienst zum Beispiel wäre, ja, dann kann ich es ja noch verstehen. Also das heißt zum Beispiel sowas wie ein Komitee für Meinungsfreiheit oder ein Komitee für Menschenrechte, ja. Da könnte ich es verstehen, da ist es kritisch, dass dann eben jemand mit dieser Einstellung eventuell dort dann das Sagen hat, das ist kritisch. Aber wenn jemand mit einer Meinung in einem Technikunternehmen der CEO ist, ja, und diese Meinung ist sich überhaupt nicht mit technischen Sachen beschäftigt, dann ja, muss ich sagen, was soll das? Ja, gibt wichtigere Probleme auf der Welt. Also, ich halte das für ein kleiner Skandal, muss ich ganz ehrlich sagen, aber nicht, dass er eben gegen die Homo-Lesben-Ehe ist, sondern ich halte das für einen Skandal, dass man offenbar als CEO oder überhaupt anscheinend nicht mehr frei denken darf. Man darf nur noch in eine Richtung denken und tja, das ist nix. Das ist nix. Die Toleranten tolerieren nicht. Wunderbar. Gut, also, das andere Thema, das dürfte auch interessant sein, ja, die Hipsters müssen mehr zahlen. Ja, und Hipster hier. Ja, es ist lustig gemeint. Ha ha ha ha. So habt ihr auch schon mal gelacht. Nein, aber in der Tat ist es so, dass es Leute gibt, die so eingesessen sind auf ihre Smartphones und alles. Ja, vor allem, tue ich jetzt wieder die iPhone-User besonders ansprechen, ja. dass sie ja nur noch über das Handy alles machen oder über das Tablet. Und da gab es jetzt eine Studie von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen, die haben eindeutig herausgefunden, dass Leute, die nur mit ihrem Handy einkaufen, mehr Geld zahlen müssen als Leute, die über Desktop kaufen. Jawohl, denn es gibt tatsächlich öfters andere Anzeigen von den Preisen, wenn man das über das Mobilgerät macht, als wenn man das über das über ein Desktop-Gerät machen würde. Ja, tatsächlich. Und beispielsweise wurde hier dann Hygieneeinlagen, was sind das, auf mobilen Geräten plötzlich statt mit 2,09 € statt 1,04 € am mobilen Gerät gezeigt. Ja. Oder ein Notebook kostete, wenn man es übers Handy bestellt hat, 900 € statt 700 € auf dem Desktop. Ja, eine Mütze 10 € statt 3,95 €. Ja, und sogar bei Fernsehern geht es so: Fernseher übers Handy bestellt 1.150, ja, mit demselben Anbieter offline bestellt 1.000 €. Entschuldigung, nicht offline bestellt, über Desktop-Gerät bestellt 1.000 €. Das ist wohl ich hoffe es zumindest, ja, dass es nur ein Versehen ist von den Firmen, die eben die Daten von Mobil- und Desktop-Angebot nicht richtig synchronisieren und da vielleicht dann noch alte oder falsche Preise eben drin sind. Ja. Das hoffe ich zumindest. Ja. Vielleicht ist aber auch der ein oder andere Anbieter da dabei, der gezielt guckt nach den User Agents und vielleicht sagt, na ja, so ein iPhone-User, die sind ja gewohnt, viel Geld auszugeben, ja, und da können wir mehr verlangen. Ja. Und laut Übungsmarktforschung haben sie da gar nicht recht, haben sie gar nicht so Unrecht, denn man sagt ja immer noch, oder man kann es immer noch sagen, dass iOS-User zum Beispiel schneller bereit sind, mehr Geld auszugeben, ja, als eben zum Beispiel der Normalsurfer über dem Laptop, ja, der vielleicht da stundenlang Preisvergleiche macht, bis er die günstigste Möglichkeit hat. Boom. Gut, also, ne, könnt ihr mal überlegen, ob ihr vielleicht nicht doch lieber auf dem Desktop aus bestellen wollt, zur Sicherheit, ja, nicht, dass ihr dann noch mehr zahlen müsst. Insgesamt sagen ja, oder es gab Mythen, die behaupten, die besagen, dass Internetnutzung dick, dumm und aggressiv macht. Ja, Leute, das gibt's. Sogar noch in unserer Zeit gibt's das, ja, dass es behauptet wird. Allerdings, so haben jetzt neue Studien gezeigt, ja, genauer gesagt die Forscher der Universität Koblenz-Landau, dass diese Mythen kaum auf wissenschaftlichen Erkenntnissen beruhen, ja, sondern mehr so, ja, mal wieder gezeigt wird, wie Angst geschürt wird, wenn irgendetwas Neues kommt, ja. Ich sag ja, als ein Fortbewegungsgerät, ich glaube, es war das Auto, gebaut wurde, das schneller als 100 fährt, dann hat man gesagt, das wäre für den menschlichen Körper nicht zu ertragen und man müsste mit schweren körperlichen Problemen rechnen, wenn man sich schneller als 100 Stundenkilometer fortbewegt. Ne? Ja, dann hat man das schon alle möglichen immer weiter gehört, ja, das und das und das. Immer wenn was Neues kommt, ist es schlimm, ja. Bei den Büchern hat man auch gesagt, ja, dann werden ja die Leute total dumm und das Gehirn verkümmert, weil dann kann ja alles aufgeschrieben werden, ne? Beziehungsweise kann alles, man hat das ganze Wissen in den Büchern, also verdummen die Leute. Dasselbe Argument hat man dann eben auch wieder gebracht bei den Computern, als die aufkamen, ja. Wer alles mit dem Computer macht, der verblödet, weil es wird ja die Arbeit abgenommen dadurch, ja, ne? Also immer wieder dieselben Argumente und genau das hat man auch wieder aufs Internet übertragen, ja. Und von einer damals, von einer digitalen Demenz gesprochen, da gab es auch ein Buch darüber, ja, Digital Demenz von Manfred Spitzer und dem eben gingen die Forscher hier an der Universität Karlsruhe-Landau mal nach und haben das geprüft und siehe da, die Forscher kommen zu dem Schluss, dass die Themen, dass die Thesen da kaum gerechtfertigt sind, ja. Und man spricht so von einem kleinen Zusammenhang von Übergewicht und Computerspielen. Das müsste eigentlich seit der Wii eigentlich auch nicht mehr sein, ne? Oder von der Internetnutzung und Depressionen, ja, das kann ich mir schon vorstellen, ja, wenn man da sieht, auf einmal so viele Informationen kriegt, aber man sieht, wie die Welt auf einmal wirklich tickt, ja, das kann schon ziemlich deprimierend sein, ja, in der Tat. Aber insgesamt ist es eben sogar sehr, sehr positiv, ja, der Lerneffekt ist deutlich gestiegen. Und auch der Wissenszuwachs und da hat, ich meine, wer konnte denn da noch Zweifel daran haben? Ja, also noch nie wurde so schnell und gut und oft recherchiert, wie eben seit es das Internet gibt. Ja, ich mache mir das gerade zu einer Aufgabe, wenn ich mal was höre, was mir nicht viel sagt. Ja, dann requiriere ich sofort das Internet, lese verschiedene Quellen durch, überprüfe die Quellen und habe dann die Informationen, die ich gesucht habe. Ja, und das ist eine große Wissenserweiterung. Also wenn ich das in der Schule auch gehabt hätte, als ich ein Schüler war, das wäre eine tolle Sache gewesen. Ja. Da hätte man so unkompliziert können gucken. Früher hat man ja höchstens noch ein Lexikon gehabt, das halt sehr, sehr begrenzt war, ja, vor allem bei neueren Sachen. Ja. Das war dann ein Ratespiel und vor allem musste man da oftmals sehr, sehr lange die Welt da durchgehen, bis man dann die entsprechende Erklärung hatte, ja, für seine Frage oder die Antwort. So sieht das aus, ja. Übrigens gibt's auch eine Wirkungsstudie zum Lernen mit Computerspielen und auch die zeigen einen positiven Effekt. Also man mag zwar vielleicht in Gefahr sein, etwas Übergewicht zu bekommen, aber schlauer, man kann Computerspiele auf jeden Fall machen. Ja. Was sie auch tun, das steht zwar jetzt hier nicht drin, aber das sage ich, das merke ich nämlich ganz, ganz deutlich, dass die Reaktionsfähigkeit durch Computerspiele je nach Computerspielen deutlich verbessert wird, ja, dass es ein Training auch ist. Und das merkt man ganz klar, wer zum Beispiel extrem zeitkritische 3D-Shooter spielt, ja, wo es wirklich auf eine unglaublich schnelle Reaktion ankommt, wenn man also schon merkt, dass die Maus statt einer Millisekunde, ja, 30 Millisekunden Zeit hat oder der Bildschirm zu lange braucht, bis man das Bild sieht, dann weiß man, das Spiel ist das Richtige, um die Reaktionsfähigkeit zu steigern und das merkt man dann auch unter Umständen im realen Leben. Dass man dann tatsächlich schneller reagiert, auch das, also richtig, das kognitive Verhalten wird da auch trainiert. Unglaublich. Und schon 2012 übrigens, schreibt der Heißartikel, haben australische Forscher auch festgestellt, dass die Computernutzung das Demenzrisiko sogar senkt. Ja, jedenfalls von älteren Männern. Liegt es jetzt an den Pornos oder liegt es an an der Computernutzung? Gut, also, und dann gibt's noch was Kurioses, ja. Vielleicht sollten unsere Politiker mal öfters das Internet nutzen, dann würden sie vielleicht auch nicht ganz so hier auf dieses, ja, wie soll man sagen, auf solche Ideen kommen, wie zum Beispiel Altersfreigaben für Blogs und soziale Netzwerke. Ja, ihr habt's richtig gehört. Das Schreckgespenst ist mal wieder zurück. Das war schon mal in der Diskussion und jetzt wurde also auch ein Entwurf vorgelegt, ja, was offenbar, es hört sich so normalerweise als Normaldenkender so ja nicht besonders schlimm an, also es wurde ein Entwurf vorgelegt, fertig. Aber anscheinend ist diese Vorlage des Entwurfs schon fast etwas wie ja, das ist so gut wie durch, ja. Also das ist schon ziemlich heftig. Ich hoffe, dass es aber noch gestoppt wird. Denn dieser Entwurf sieht eben vor, dass alle Betreiber von Blogs beispielsweise und auch in sozialen Netzwerken die Inhalte kennzeichnen müssen, ja. Also natürlich die sozialen Netzwerke müssen das selbst so machen, ja. Das wird ja auch lustig. Und da wird dann eben dieses freiwillige Alterskennzeichen gefordert, ja, zum Beispiel ab 12 Jahren oder ab 18 Jahren und so weiter. Und damit ist natürlich, meiner Meinung nach, ist da absolut übers Ziel hinausgeschossen. Ja. Man kann das Internet ja nicht so reglementieren wie jetzt zum Beispiel ein TV-Sender, weil es kein TV-Sender ist. Hier sind Leute, die eben auch nicht nur gucken, konsumieren, sondern auch aktiv gestalten. Das Internet ist kein Rundfunk, ja? Und entsprechend kann es auch nicht so behandelt werden. Eine Kennzeichnung, wie das überhaupt ablaufen soll, ist ja vollkommen unklar. Das ist ja absoluter Blödsinn. Das macht nur wieder Tür und Tor für Abmahnanwälte auf, ja? Weil erstmal, der Betreiber eines Blogs kann das ja normalerweise gar nicht richtig beurteilen, wie denn seine Inhalte einzuordnen sind. Ja? Wenn jetzt einer Schimpfworte oder harsche Ausdrucksweisen in seinen Blogbeiträgen nutzt oder eben auch, was weiß ich, leicht bekleidete Damen abbildet, ja, dann kommt es schon an. Was ist denn jetzt 16? Was ist 12? Was ist 16? Was ist 18? Ja, ist ein Mädel im Bikini abgebildet jetzt 16, 12 oder vielleicht sogar 6 Jahren? Ich meine, im Schwimmbad sehen auch 6-Jährige mal ein Mädel im Bikini. Ja? Also muss es wieder über den Kontext gehen. Ja? Wenn da oben drüber steht, zieh dich aus, du geile Sau, ja, oder schicke die Sau 1 an die bla bla bla, ne? Ihr kennt es ja vielleicht von der Werbung, da mag die Werbung vielleicht 16 sein, oder der Artikel dann eben 16 sein, ja, ab 16, oder vielleicht doch ab 18, ja. Was muss denn ab 18 dann sein, ne? Oder man berichtet über ein Computerspiel, man berichtet über Computerspiele, ja. Muss dann die ganze Seite ab 18 sein, weil man über ein Computerspiel berichtet, das ab 18 ist. Ja? Fragen über Fragen und keiner kann antworten, weil das sind Laien, ja. Da müsste man ja ich möchte fast sagen, eine Zensurstelle einrichten, ja, und müsste dann das Material erstmal dorthin schicken, dort wird es bewertet, kriegt eine FSK-Bewertung und so muss man das dann einstellen. Was ist denn bei Blogs, die verschiedene Sachen einstellen, ja? Geht es dann nach Artikeln? Kann ich mir nicht vorstellen. Also das heißt, wenn dann ein Blog einmal einen Artikel veröffentlicht hat, der eben sagt, oh nein, das kann man erst ab 18, ja, dann müssen auch alle anderen Artikel dann auf einmal eventuell so eingeordnet werden, ja. Und interessant ist auch, was zählt denn überhaupt dazu, ja? Eine Gewaltdarstellung in den Nachrichten, ja, die Nachrichten, die kommen aber auch 18 Uhr, das heißt, wo es dann eigentlich heißt, auch für unter 16 Jahre ist das okay, ja? Geht es dann auch in den Blogs? Was muss da erfüllt werden? Gibt es dann Unterscheidungen? Ja, Politblogs dürfen alles, Spieleblogs, ja, generell 18, ja. Die einzige sichere Methode wäre ja eigentlich generell seine Webseite mit 18 zu kennzeichnen. Das wäre allerdings wiederum nicht besonders gut für die Filter, die auch verlangt werden, ja, für die Jugendschutzsoftware, die ja hier propagiert wird massiv, dass die Eltern das auch installieren sollen, damit ihre Kinder ja nicht an die Wahrheit, Entschuldigung, an die jugendgefährdenden Schriften kommen, ja. Das ist schon ziemlich heftig, ja, finde ich. Und hier wird dann meiner Meinung nach der freien Meinungsäußerung über Blogs und auch über soziale Netzwerke dann durchaus eine Art Riegel vorgeschoben. Ja. Einer hat in den Kommentaren geschrieben, hier bei Heise, ja, die Türkei sperrt Twitter, wir sperren Blogs und alle sozialen Netzwerke mit dem Jugendschutzvorwand. Ja. Und ich sage mal ganz von der Hand weisen kann man das ja nicht, denn falls das wirklich so umgesetzt werden würde bei der Bevölkerung, wie das unser hier dieser Gesetzesvorschlag gerne hätte, dann hätte jeder Computer ein solcher Filter drin, ja, und die Eltern würden dann eben entsprechend im Alter ihres Kindes anklicken, ja gut, hier, der darf nicht sehen, was über 12 Jahre ist, also ja, also oder Entschuldigung, unter 12 Jahren, ja. Ab 12, okay, zack. Und dann würde er zum Beispiel dann eben diese ganzen Sachen nicht mehr sehen, was möglicherweise ab 16, 18 ist. Ja, aber da kommt's doch, was ist dann eben 16, 18? Ja, im Prinzip kann man ja als Nicht-Experte bei sowas, als Nicht-Jugendschutzexperte, kann man ja gar nicht sagen, was 12, 16 oder 18 ist, ja, das geht nicht. Ja. Selbst bei den Pornos gibt es eine Unterscheidung. Ein Softporno darf ist ab 16 und darf auch im TV laufen ab 22 Uhr. Ja. Hardcore-Porno darf überhaupt nicht im TV laufen, ja, ist ab 18. Also die schon seltsam. Ja. Und da ja eben das Internet und auch Blogs eben nicht nur geschriebene Texte, wobei es da auch ja schon Probleme gibt, nicht nur geschriebene Texte sind, sondern eben auch Bilder, vor allem Bilder, Videos und so weiter, ist es ein unüberschaubares Feld. Ich würde sogar fast sagen, selbst die Experten wären da manchmal überfordert, was ist denn jetzt wie einzustufen, weil es auch keine feste gesetzlichen Grundlagen gibt. Zählt das Blog, das sich politisch beschäftigt, als Nachrichten oder eben als Politblog, eben als ja, Themenjournal, ja, und unterliegt damit dem Journalismus oder der journalistischen Darstellung und Verbreitung von Texten, ja, dann wäre zum Beispiel keine, meiner Meinung nach, das weiß ich auch nicht genau, aber ich denke mal, da wären keine all das Kennzeichnung erforderlich. Soweit ich weiß, muss man politische Nachrichten beispielsweise nicht als all das Kennzeichen, als irgendwie, also irgendwie all das Kennzeichen. Ja, das wäre mir neu. Aber Blogs werden ja nach wie vor eben nicht als journalistische Werke eingestellt. Auf der einen Seite auch manchmal ganz gut, ja, weil da muss man sich auch wieder an viele journalistische Regeln halten, die eben gerade die Blogger nicht einhalten müssen, ja. Und das unterscheidet ja auch dann die Blogs von den langweiligen Old Medias, ja. Also das ist alles ein Fass ohne Boden und das ist mal wieder eine Entscheidung, die keinerlei wo wahrscheinlich keinerlei Leute damit beschäftigt waren, die sich wirklich im Internet auch wohlfühlen und auskennen. Und Katastrophe. Ja. Zum Schluss habe ich ja immer so ein lustiges Video verlinkt. Diesmal habe ich einen Clip bei South Park wieder mal verlinkt. Ja, die Klagewut, die da existiert. Und das werden wahrscheinlich die einzigen Nutznießer sein bei der ganzen Geschichte, nämlich die Anwälte, die werden da das Ganze sehr, sehr begrüßen, schätze ich mal. Und wozu das führen kann, das sieht man ausgiebig bei South Park. Ja, bei diesem Clip. Könnt ihr euch mal angucken. Das war's wieder für heute von der Rios Wochensicht. Wenn ihr Links, Informationen habt oder Kritik äußern wollt, dann nur her damit. Google Plus Rios Wochensicht oben in der Suche eingeben und schon findet ihr die Seite. Twitter at Rio könnt ihr mich erreichen oder ihr schickt mir einfach eine Mail. rio@thenetcast.com, ryo@thenetcast.com. Und alle Links und Informationen findet ihr unter wochensicht.thenetcasts.com. Bitte immer die Mehrzahl denken, ja, thenetcasts.com mit S hinten, ja. Und damit wünsche ich euch wie immer eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die Ohren steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss!